Blass auf jene weißen Laken, auf denen wir uns lieben Nacht für Nacht, in denen wir uns wälzen ohne Schlaf zu finden und manchmal bange denken an den nächsten Tag, in denen wir uns küssen, sie zermühlen und schweißgebadet fallen in den Schlaf, auf denen ich oft ewig grübelnd liege und zähle unverdrossen Schaf um Schaf, in die wir uns auch wickeln, wenn die Kälte trotz der Nähe in die Knochen dringt, auf denen ich mich zärtlich an dich schmiege und ganz laut höre, wie dein Herzschlag klingt, in denen wir die Schlacht mit Kissen schlagen, wild die Federn fliegen durch den Raum, auf denen wir gemeinsam schlafend liegen und jeder von uns träumt den eigenen Traum. Der Mond scheint blass auf jene weißen Laken, bis früh der erste Sonnenstrahl uns weckt. Ich wache so gern auf in deinen Armen, liegend auf jenen Laken aus